Herzlich willkommen zum Genusscast. Hallo Maha. Ja, hallo Heckpiet. Heute ist Donnerstag, der 7.11. Mhm. Wir befinden uns im Phonodrom. Draußen wird es langsam kalt. Mhm. Es gibt einen New Speaker of the House in England. Der Brexit ist immer nicht vollzogen. Was sagtest denn du? Aber wir haben jetzt die dritte Sendung unseres Bar-Konvent-Specials. Mhm. Um was geht's heute? Ja, heute geht es um den ganzen Rest. Nein, nicht den ganzen Rest. Es geht halt um die Dinge, die wir außerhalb der Schwerpunkte besucht haben. Denn es gab ja den Schwerpunkt Mauritius, also Gastland Mauritius, und den Schwerpunkt Rom. Und dazu haben wir ja schon was gemacht. Dann hatten wir uns noch einen eigenen Schwerpunkt ja gesetzt. Tequila und Mezcal. Und Tequila Mezcal, das machen wir dann demnächst. Mhm. Und dann haben wir noch natürlich noch andere Sachen besucht. Und darüber wollen wir halt sprechen. Und das ist das Thema. Genau, wir haben mich unterwegs, wie das halt so ist auf der Veranstaltung, dass man dann doch mal irgendwo hängen bleibt. Mhm. Und uns haben speziell ein paar Sachen einfach auch interessiert. Und weil wir das gesehen haben, sagen, okay, das ist interessant, bleiben wir mal stehen. Und haben da auch ein bisschen Zeit verbracht. Und es geht auch heute nochmal um einen ganz besonderen Vortrag, den wir uns angeguckt haben. Ja, aber vielleicht legen wir mal los, was wir als erstes auf der Bar-Konvent gesehen haben. Und zwar, glaube ich, war das am ersten Tag gleich, wo wir an dem Stand von Skin Gin. Genau, das war gleich am ersten Tag. Stehen geblieben. Ja. Genau, ich kenne den vom Namen her. Ja, ich kannte den nicht. Ich kannte aber die Partnerfirma. Genau. Nämlich Kusmi-T, die praktisch, also sie hatten so einen Doppelstand, Kusmi ja. Und Skin Gin. Und da bin ich aufmerksam geworden, habe dann auch gleich mit dem gesprochen von Kusmi. Ja. Und so sind wir dann zum Gin auch gekommen. Genau, denn das Besondere an diesem Stand war, es war halt so ein doppelt aufgebauter Stand und es gab da eine einen Drink, eine Alkoholspezialität, die sie da serviert haben. Auch heute die Alkoholwarnung, wir Alkohol nur in Maßen genießen. Diese Sendung wird ja, sicherlich. Wir müssen vor Alkohol warnen und wir müssen auch vor Fett warnen. Fett und Zucker. Ja. Also heute komplettes Warnprogramm. Und zwar hatten die. Da eine interessante Kooperation und wir sind an dem Stand gleich kleben geblieben und haben dort auch den Simon Buck getroffen. Der ist von Skin Gin und hat uns erzählt, wie diese Kooperation zustande gekommen ist. Mhm. Und der Drink, den wir da probiert haben, war wirklich sehr interessant. Es war ein Rooibos-Tee. Was war das für ein Tee? Nee, das war kein Rooibos-Tee, das war ein Früchtetee. Ja. Und dieser Früchtetee, also ein roter Früchtetee. Mhm. Und was war denn da jetzt genau drin? Das waren, glaube ich, rote Beeren und Hibiskus. Hibiskus auf jeden Fall drin. Ja. Und sonst weiß ich nicht mehr genau. Er hatte auch im Kusmi-Programm hat er auch einen bestimmten Namen. Da müsste man jetzt nochmal nachrecherchieren. Kannst du mal gucken? Ich erzähl was. Ich kann leider nicht gucken, ich habe gerade überhaupt kein Internet. Achso, ich habe noch Internet. Nee, er ist weg bei mir. Und will ein Passwort, was ich nicht habe. Mhm. Ja. Hast du mal einen Reboot deines Endgerätes mal durchgeführt? Das ist doch meistens so bei dir das Problem, oder? Nö, ist nicht. Aber Mach doch mal so einen wohltuenden Reboot deines exotischen Betriebssystems. Ich gucke gerade auf die Kusmi-Seite. Naja, ich kann ja ein bisschen was zum Skin Gin erzählen. Macht. In der Zeit. Also der Skin Gin ist Die Flasche ist total schön. Es ist halt eine Flasche, die mit verschiedenen Skins, also verschiedenen Labels, eine Name, genau, ausgeliefert wird. Der Inhalt ist immer der gleiche. Das ist total interessant. Mhm. Die haben sich halt spezialisiert, die haben halt einen Gin gemacht, der, finde ich, sehr wohlschmeckend ist, ein sehr gefälliger Everybody's Darling Gin. Und weil der so vielen Leuten gut schmeckt, verkaufen sie quasi ein Branding dieses Gins. Das heißt, die fertigen quasi Custom-Verpackungen und Custom Labels für ihre Kunden an. Mhm. Und das Besondere daran ist, dass es immer ein Volllabel ist. Das bedeutet, die ganze Flasche ist mit diesem Label ja ummantelt. Das heißt, wenn man sich dann die Flaschen anguckt, gibt es da verschiedene Skins dafür. Also es sind halt ganz, ganz viele große Automobilhersteller aus dem Edelsegment dabei. Dann sind dabei Sporthersteller, das sind dabei ja, alles Mögliche. Mhm. Müssen wir vielleicht draußen mal den Ding rebooten, mal den Access Point. Wir hatten ein paar technische Probleme, darum mussten wir mal unsere Internetverbindung hier mal wieder fixen, weil wir wollten nicht das komplett deutsche Internet-Feeling haben, dass wir quasi kein Internet haben. Ja, das ist schon seltsam. Sondern wollten das richtig haben. Genau. Kusmi-Tee, ich bin gerade auf der Homepage. Welche Variante war das denn? War das Wildbeere-Früchte-Tee? Ja, sowas? Das kann sowas sein. Irgendwas mit Beeren jedenfalls. Es könnte Wildbeere gewesen sein. Ich gucke mal, was da drin ist. Also jedenfalls Waldbeeren und Hibiskus war jedenfalls drin. Also so weit habe ich es in Erinnerung. Genau, das ist es. Wildbeeren, ein fruchtiges Cocktail aus Hibiskus, Hagebutte, genau. Preiselbeeren. Genau. Dann war es genau der. Können wir auch gleich verlinken mal in die Shownotes. Ja. Genau, daraus haben sie quasi dann einen Cocktail gezaubert, das heißt dieser Skin Gin als Basis. Naja, sie haben, also das ist schon ein bisschen komplizierter. Sie haben also Infused, gell? Genau. Also sie haben den Infused, also sie haben eine Infusion hergestellt, die stark mit Zucker angereichert, und das dann mit dem Gin zusammen. Und das gibt schon ein leckeres Produkt. Also ich fand das sehr lecker. Das passte wirklich sehr gut zusammen. Und das ist also jetzt nochmal was Besonderes. Also Skin Gin ist ja sonst immer nur dieser eine Gin. Genau. Und hier gibt es den jetzt einmal zusammen mit dem Tee. Und sehr gelungen. Eigentlich total simpel. Ja, total simpel, aber der Effekt ist wirklich klasse. Der war wirklich gut. Mhm. Es gibt auch den Link dazu, habe ich auch reingemacht. Diese Tee Kiss Edition, so hieß das, glaube ich. Genau. Gin Tea Kiss Edition. Genau. Und das ist quasi das Ganze schon vorgemischt. Man kann natürlich auch das Ganze selbst herstellen. Also wie gesagt. Ja gut, dann hat man natürlich noch andere Möglichkeiten. Dann kann man halt vielleicht noch andere Tees nehmen, ja, oder das noch anders mischen. Also ich finde ja zum Beispiel den Waldmeister Himbeer von Ronnefeld sehr gut. Der würde da auch sehr gut zu passen. Also wenn man jetzt selber mischen will. Da fällt mir gerade auf, ich habe noch Gin geschenkt bekommen. Ich könnte mal sowas machen. Mhm. Zu Hause. Sehr gute Idee. Ja, das ist der Rest des Abends ist gesichert. Genau. Und das war, glaube ich, das Besondere an der ganzen Geschichte. Ansonsten wären wir, glaube ich, da gar nicht so kleben geblieben, weil das war halt interessant. Und ich dachte, ja komm, dann probierst du mal den Skin Gin an sich mal, weil ich mir bis dato noch keinen gekauft habe, obwohl das jetzt kein hochpreisiger Gin ist. Also der ist so in dem, sage ich mal, gehobenen Mittelfeldbereich unterwegs. Ja, das ist halt ein guter Gin. Also genau. Das ist ein guter Gin, den man gut einsetzen kann. Der jetzt nicht so einen sehr auffälligen Geschmack hat. Es gibt ja so Gin-Arten, wie zum Beispiel der Palatinatus, den ich ja gerne trinke, den wir mal aus der Pfalz mitgebracht haben, der halt mit den speziellen Pfälzer Wiesenkräutern ist, das schmeckt man halt durch. Das ist jetzt einer, der sich immer durchsetzt im Geschmack. Genau. Und das ist jetzt, ich will jetzt nicht sagen, nein, neutraler Gin, das ist ja Quatsch. Nee. Er hat schon einen Geschmack, aber eben der passt halt gut, wenn man irgendwas dazu mischen will. Genau, also das Prägende an diesem Gin ist natürlich nicht nur die Wacholdernote, sondern auch, dass da marokkanische Minze mit dabei. Genau. Dadurch kommt das so ein bisschen frisch. Das ist, deshalb ist es halt ein sehr frischer Gin, also sehr angenehm. Also jetzt nicht irgendwie so ein, wie wir da ja auch schon mal hatten, so ein London Gin, wie er vielleicht von der Königin gern genommen wird. Ja. Es ist halt einer, der auch einen besonderen Charakter hat, durch den Minzgeschmack, also einen sehr frischen Geschmack hat, aber eben jetzt nicht so einen sehr aufdringlichen, was heißt aufdringlich, einen dominanten Geschmack hat, wie das eventuell der Fall ist bei manchen anderen Gins, die wir schon getrunken haben und die wir natürlich auch gerne getrunken haben, nur das ist dann eben nochmal eine andere Nummer. Genau, ich würde den schon als mediterranen Gin bezeichnen, also der hat schon diese frischen Zitrusnoten drin, diese marokkanische Minze und was ihn auch, glaube ich, so ein bisschen in diesem Tee-Infusionsgemisch auch ziemlich beständig macht, dass der einen relativ scharfen Abgang hat. Das heißt, man merkt natürlich auch beim Trinken diese speziellen Cocktails, nicht, dass man das so wegtrinkt wie Wasser, weil man denkt so, da ist jetzt kein Alkohol drin, sondern zum Schluss merkt man natürlich auch schon die frische Note, natürlich durch die Kräuter und durch die Minze, aber auch dann den Gin-Geschmack. Also das heißt, er besteht auch zum Schluss überlebt den Geschmack dieser Tee-Infusion in diesem Gin drin. Das ist schon ganz gut. Da brauchst du halt auch schon einen Gin, der so ein bisschen, sag ich mal, robuster ist, auch von der Struktur her, aber dennoch die feinen Noten mitbringt. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach gewesen. Aber in dem Fall ist das Pairing mit diesem Infused Tee natürlich echt wunderbar gewesen. Also das muss man wirklich den lassen. Das ist eine sehr einfache Idee. Letzten Endes betrachtet, klar, aber der Effekt ist wirklich spitzenmäßig. Also mich hat das sehr überzeugt. Ich würde das im nächsten Sommer als Sommergetränk machen. Ich habe jetzt auch kurz überlegt, ob ich das vielleicht doch jetzt im Winter machen mit schönen Wintertee. Ja, ich glaube, im Winter ist es sehr angenehm. Denn also ich hatte gestern Halsschmerzen, heute geht es schon ein bisschen besser, sonst hätten wir nicht so gut podcasten können. Und dann habe ich gedacht, was macht man, wenn man Halsschmerzen hat? Man trinkt Pfefferminztee. Und dann habe ich den Pfefferminztee gemacht und es mag daran liegen, dass der Pfefferminztee nicht mehr so ganz neu ist. Das schmeckte irgendwie nicht. Und dann habe ich ja noch auch von Kuss Me Be Cool, das ist auch mit Pfefferminz und anderem. Eigentlich schön, aber wahrscheinlich auch, weil es länger offen stand. Also irgendwie schmeckte mir das alles nicht. Und da könnte ich mir vorstellen, hier so ein Erkältungsgetränk mit frischer Minze, ein bisschen Zitrus und dann dazu vielleicht diesen Tee. Also das ist schon eine ganz andere Nummer. Da wird man, glaube ich, schneller gesund. Oder man will unbedingt krank bleiben. Genau. Heute auf jeden Fall schöner gesund. Ja, man wird schöner gesund. Also das kann man mal machen. Also ich denke auch, Grog oder so ist es sicherlich auch gut, aber diese Frische, das ist schon klasse. Also deshalb, also ich kann mir das gut gerade im Winter vorstellen. Also wirklich, also im Sommer natürlich auch, aber das ist, glaube ich, auch ein Wintergetränk. Ich müsste mal unseren Teddy das Vertrauens mal fragen, ob vielleicht da auch mal so eine Infused-Kreation mit Gin mal einfach mal machen können. Der hat ja viele Teesorten im Angebot. Vielleicht finden wir auch was Passendes, was noch vielleicht so ein bisschen winterlicher mit dazu passt. Es soll ja demnächst noch eine Sonderedition Tee geben. Also der Teehändler unseres Vertrauens. Grüße an Einhard. Möchte ja nochmal zu uns stoßen Ende November jetzt. Also vielleicht kriegen wir noch einen Termin hin. Und dann wäre das natürlich auch ein Thema. Ja, ich würde sogar mich darum kümmern, dass wir dieses Infused-Zeug aufsetzen. Das kann ich ja machen. Ja, also es wird da was kommen. Nein, im November schaffen wir es vielleicht nicht mehr. Aber in diesem Winter. Ja, in diesem Winter. In diesem Winter gibt es noch eine entsprechende Edition. Wie wir wissen, die Winter-Medien sind lange. Ja, das ist auch die richtige Zeit für Podcasts. Ja. Ja, wollen wir denn mal was Simon hören? Wir haben doch mit Simon ja gesprochen auch. Ja, du hast mit Simon gesprochen, habe ich mit ihm gesprochen. Genau. Und dann würde ich sagen, dann machen wir mal Simon Ton ab. Los geht's. Ja, hallo, ich stehe hier am Stand von Skin Gin mit dem Simon Back. Ganz genau. Moinsen. Hi. Wer bist du? Simon Back, wir sind ein Gin aus dem alten Land bei Hamburg. Ich selber bin seit 2 Jahren erst bei Skin Gin dabei. Unser Gründer hat die Marke gegründet vor 5 Jahren. Wir haben jetzt 2020 unser 5-jähriges Jubiläum. Und was ist denn Skin Gin? Skin Gin, was uns besonders macht, ist, dass wir verschiedene Skins der Flaschen haben. der Gin aber grundsätzlich derselbe ist. Hintergrundgedanke war dabei, mein Chef kommt eigentlich aus der Schifffahrtsgesellschaft und hat eben da verschiedene Kunden gehabt und wollte für seine Kunden eine individuelle Flasche machen. Und dieser Grundgedanke hat sich dann jetzt weiter ausgebreitet und wir machen für verschiedene Firmen deutschlandweit bzw. europaweit mittlerweile eigene Skins, also optische Formen der Flasche. Was uns dazu noch besonders macht, ist, dass wir als Hauptbotanical marokkanische Minze haben. Wir sind der einzige Gin-Hersteller auf dem Markt, der diese Note in seinem Gin dabei hat und von der Qualität her ebenfalls die Botanicals, die drin sind, alles Einzeldestillate. Wir haben zusätzlich noch verschiedene Zitrusfrüchte, Orange, Zitrone, Limette, Pink Grapefruit, natürlich Wacholder und Koriandersamen aus Vietnam. Ja, also schmeckt man gut durch. Also wir haben ja nun schon probiert und der Minzgeschmack ist wirklich sehr intensiv und bleibt auch. Also ich habe immer noch diesen Minzgeschmack im Mund. Ja. Also das ist schon leicht mentholig, ja. Aber in einem Maße, dass es nicht kühlend ist im Mund. Einfach eine frische Variante, die gerade für den Sommer gedacht war. Schön, wenn er Temperatur gezogen hat durch das Eis, leichtes Schmelzwasser. Ist das ein grandioser Drink für den Sommer. Mhm, ja. Unser neues Produkt, was ich euch gerade gezeigt habe, ist unser Tikis. Der einzige quasi andere Geschmack, den wir haben, gibt es auch nur in einer bestimmten Flasche. Und da haben wir quasi eine Früchte-Tee-Infusion gemacht mit einem sehr, sehr guten Tee von Kusmi. Um das allerdings stabil in die Flasche zu bringen, haben wir nicht direkte Teeinfusionen abgefüllt, sondern die Aromatik, die da durchgekommen ist, ebenfalls als Einzeldestillat in die Flasche gefüllt. Hier ist hauptsächlich Hibiskus, Apfel, Pfirsich und Hagebutte dabei. Ja, das passt wirklich einmalig zu dem sehr minzlastigen Gin. Also ich bin wirklich ganz begeistert. Also das ist eine tolle Kombination und insbesondere auch im Gin Tonic. Also es ist, glaube ich, wirklich einer der besten Gin Tonics, die wir haben. Gibt es dann auch ein Foto im Instagram-Account mit Apfel und Minze. Also das ist wirklich ganz außergewöhnlich. Das ist eine richtige Geschmacksexplosion. Vielen herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Freut mich. Ja, danke schön. Danke, dass ihr da wart. Ja, zurück sind wir. Ja. Ja, da haben wir doch nochmal gute Einblicke gewonnen. Das Interessante war ja, dass ich ja zum Glück mit Simon die Kontaktdaten ausgetauscht hatte. Mhm. Und wir hatten ja nach dem Interview unser Gerät dort liegen lassen. Das wäre sehr ärgerlich gewesen. Es ist wirklich erstaunlich. Sonst könnte man sagen, die haben zu viel gesoffen. Aber wir hatten ja eigentlich nur den Starter bei deinem Vetter. Mhm. Und also eigentlich noch nicht richtig. Das Alkohollevel war zu niedrig, dass wir verwirrt sind. Aber naja, es war neu, die Aufregung und ja, klar, dann passiert das schon. Genau, du hast gedacht, ich habe es eingepackt und ich habe gedacht, du hast es eingepackt und dementsprechend war es dann durch. Genau, ja, ja. Wir hatten ja auch diese neuen Kopfhörerausrüstung, die ich ja sehr gut fand. Ja. Eigentlich müssten wir die auch verlinken, finde ich. Weil das wirklich, ich meine, ihr hört ja das Ergebnis hier und das ist ja für so eine Messe mit so viel Lärm im Hintergrund. Ja, unglaublich, dass man da noch was rausholen kann. Und ich meine, diese Einspielungen sind ja hörbar. Und das fand ich schon erstaunlich. Und das ist ja wirklich, ich weiß jetzt nicht, wie teuer diese Ausrüstung ist. Das sind halt so Headsets, wie man sie auch so im Musical, am Theater oder in Shows und so einsetzt, die so körperfarben sind, dass man sie halt kaum sehen kann. Und halt auch ganz leicht und direkt am Kopf. Und das Schöne ist, wenn man mit Leuten spricht, dann vergessen die, dass sie so ein Ding aufhaben und sind dann ganz locker. Entspannt und locker. Man kann ja auch überall sich hinbewegen und da muss man nicht immer das Mikrofon da so vor der Nase haben. Also ich fand das wirklich eine sehr gute Erfahrung und das hat uns, glaube ich, auch sehr, sehr geholfen, hier schöne Aufnahmen zu bekommen. Also ich bin da sehr dafür. Also vielleicht kannst du das noch verlinken, denn das ist gut. Und ich denke mir auch, das wäre vielleicht mal eine Alternative, wenn ich wieder Sprachaufnahmen mache, was ich ja im nächsten Jahr wieder machen will, da steht ja ein Forschungsprojekt an, das wäre vielleicht genau für diese Situation das Richtige. Mhm. Dann würde ich die nochmal beschaffen im nächsten Jahr auf Kosten anderer. Ja, auf Staatskosten. Ja, damit ich die einsetzen kann für meine Forschung. Also ich weiß, sie waren nicht billig. Naja, das kann ich mir vorstellen. Also ich glaube, Stück war, glaube ich, so 160 Euro, glaube ich, habe ich es im Kopf so ganz grob. Mhm. Was natürlich jetzt erstmal für nichts dran quasi relativ teuer ist. Mhm. Und darum habe ich das am Anfang so ein bisschen aufgeregt, dass wir die nicht, also dass ich die nicht richtig zum Laufen bekommen habe mit der falschen Phantomspeisung. Mhm. Bis du dann festgestellt hast, dass die weniger brauchen als die anderen. Ja. Genau. Und ab da war es ja perfekt. Ja, ich habe dann mal ins fucking Manual geschaut und festgestellt, oh, da steht ja was von irgendwie 6 Volt und wir sind da mit 24 Volt rangegangen. Also 48, zweimal 48, 24 und dann habe ich gesagt, dann nehmen wir mal 12 Volt für 2 und dann ging es wunderbar. Ja. Das stimmt, ja. Und ich glaube auch für die Leute, die halt ungeübt sind, ins Mikrofon zu sprechen, war das natürlich optimal, weil das vergisst du, das auch die Leute mit langen Haaren oder mit komplizierten Frisuren, war das auch extrem einfach. 3 Tage Bart, also es geht sehr gut. Das geht alles sehr gut. Man hat dann quasi relativ wenig Hassle und das ist, glaube ich, auch von der Hygiene ganz gut, weil das ist halt so eine Metallkonstruktion, da bleibt jetzt nichts irgendwie dran kleben oder hängen. Also keine Stoffpolster, dass man da irgendwie jetzt was voll schwitzt. Ich fand es wirklich sehr schön. Und auf diesem, also auch die Charakteristik von diesem Mikrofon war sehr gut, weil man hat nach wie vor die Atmosphäre mit dabei, aber es ist schon eine Niere. Dementsprechend hat man natürlich auch den Sprechenden sehr gut drauf gehabt. Und man muss halt immer bedenken, wir sind auf einer Messe, in einer Riesenhalle mit klirrenden Gläsern, mit lauten Unterhaltungen, mit Leute, die gerade Cocktails shaken. Dann ist noch Musik. Genau. Das ist schon ganz schön heftig zum Teil. Und ich glaube, das Ergebnis, was da bis dato rauskam, war wirklich also jeden Cent wert. Ja, finde ich auch. Also deshalb, also sowas will ich mir dann auch zulegen. Ja, zulegen. Wir haben uns dann anschließend auch wieder mal zu einer Vorlesung bzw. zu einem Tasting uns wieder eingefunden. Wir hatten ja doch relativ ein tighter Schedule diesmal. Ja, wir hatten das Schedule war ziemlich voll. Wir haben auch nicht alles geschafft. Ja. Also ein Tasting über Gin haben wir dann ausgelassen, weil das jetzt auch nicht so unser Schwerpunkt war diesmal. Und das war auch gut, weil wir es uns einfach nicht geschafft hätten. Mhm. Also wir haben wirklich viel gemacht. Aber interessanterweise haben wir gar nicht so viel in Sachen Alkohol gemacht. Mhm. Und das kommt ja jetzt auch. Das nächste Tasting war ja ein sehr alternatives. Ja, das war auch, glaube ich, das erste, wo wir in den Kalender reingeschrieben haben, dass wir da beide hin wollten. Ja. Weil natürlich erstmal A wegen der Sprecherin, Nicola Riske. Genau. Und sie hat diesmal nicht über Whisky gesprochen, wo sie ja quasi die Super-Expertin ist, weil sie ja Brand Ambassador für Macallan ist und extrem hohes Whisky-Wissen hat, da auch Whisky-Masterclasses anbietet par excellence, sondern sie hat sich ja, wie sie sagte, ist ihrer Nase und ihrem Herz gefolgt. Und sie ist ja Kanadierin, vielleicht mal als Hintergrund, und ist nach Spanien gezogen und hat dann mit allen Sinnen die spanische Lebenskunst, Lebensphilosophie aufgenommen. Und dazu gehört natürlich auch das Thema Oliven. Ne? Sie sind, sie sind überall. Und Olivenöl, ja. Genau, wenn du dich, unsere Zuhörer werden es kennen, wenn sie in Spanien sind oder auf spanisch sprechenden Inseln, dann setzt man sich irgendwo hin und dann gibt es erstmal ein bisschen Olivenöl, ein bisschen Oliven, ein bisschen Brot zum Tunken. Und Nicola ist jetzt ausgebildete Olivenöl-Sommelier und hat bei der Ausbildung festgestellt, so, ach, es gibt ja total viele Parallelen zu der, in Anführungszeichen, alten Alkoholwelt. Da gibt es also Geschmacksaromen, die finden sich in anderen Alkoholkategorien wieder. Und dementsprechend hat sie einen Vortrag gehalten, der hieß How Olive Oil Made Me a Better Spirits Taster. Und naja, darüber hat sie eigentlich gar nicht gesprochen. Ich glaube, sie hat, damit es ankommt, hat sie diesen Titel gewählt. Aber sie hat einfach mal die Grundlagen zu Olivenöl erklärt und das war auch gut so. Also ich bin ihr eigentlich ganz dankbar, dass sie nicht das Thema so wörtlich genommen hat, sondern dass sie eben tatsächlich dann über Olivenöl an sich gesprochen hat. Genau. Sie hat also praktisch allgemein über ein Tasting, also hat über Olivenöl allgemein gesprochen, speziell der spanischen Sorten, speziell auch von einer speziellen Olivenölfarm. Ja, das hat sie, aber das ist ja vernünftig. Also sie hat sich dafür entschieden, dass jetzt an der Produktpalette einer Olivenfarm darzustellen. Aber das ist ja auch schön, weil man dann natürlich auch sieht, das ist halt sozusagen aus einer Hand und dadurch besser vergleichbar. Absolut. Ja? Also von den Produktionsschritten und natürlich dann auch von der Art und Weise, wie es gemacht wird, ganz klar. Was ich ein bisschen schade fand, also ich fand gut, wie sie es gemacht hat. Ich hätte vielleicht auch in dieser einen Stunde es genauso gemacht. Hätte sie mehr Zeit gehabt, hätte ich, glaube ich, auch die verschiedenen Arten der Produktion und der Abfüllung und vor allem der Sorten des Grundproduktes auch der anderen starken Olivenölländer genommen. Gerade Italien, gerade Griechenland sind natürlich da. Ja, das könnte man nochmal machen. Da machen wir mal vielleicht einen speziellen Podcast. Denn ich denke, das ist schon ein sehr, sehr spezielles Produkt. Ja. Und da gibt es sehr viel Hintergrundwissen. Wir wissen jetzt ein bisschen was, dank des Vortrags. Vielleicht auch noch nicht so viel, aber das können wir noch mal ein bisschen ausbauen durch die Lektüre an der einen oder anderen Stelle. Dann könnten wir tatsächlich darüber mal eine Folge machen. Mhm. Und wir müssen ja nicht jetzt so viele Olivenöle hier tasten. Da reicht es ja mal vielleicht wirklich drei repräsentative, vielleicht tatsächlich ein italienisches, ein griechisches, ein spanisches zu nehmen und mal so im Ländervergleich das. Genau, finde ich auch. Das sollte man auf jeden Fall. Klar, jedes Land hat natürlich dann wieder unterschiedliche und so, aber da können wir doch mal einfach ein repräsentatives Oberklasseöl raussuchen und dann kann man sich ja noch mal ein bisschen anlesen, was es für eine Variationsbreite in dem einzelnen Land gibt. Ja. Wir können noch sechs machen, wir können noch zwei aus jedem Land machen. Ja, ich bin ja durch Gerd da ein bisschen vorgeprägt, der ist ja da Olivenöl-Experte. Ich kaufe ja jetzt hier auch da aus seinem quasi, aus seinen Quellen, glücklicherweise. Naja, das Problem ist halt, ich habe ja auch schon bei Mitte Meer hier dem Provider geguckt. Das Problem ist, dass man richtig gutes, spezielles Olivenöl 5 Liter. Nur in großen Gebinde. Gar kein Problem, ich werde es los. Also ich, ja, klar. Also, aber wir haben es dann ja offen. Er macht ja nichts. Macht nichts. Ich habe ja so einen hohen Olivenölverbrauch, das ist gar kein Problem. Und dann kriegt dann eine offene noch meine Mutter, dann ist es, ich mache mir da gar keinen Kopf. Okay. Was wir natürlich auch machen können, ist, was ich mit Gerd bis dato gemacht habe, ist, wir besorgen uns einfach Flaschen und füllen das einfach um. Ja, müssen wir da mal gucken. Vielleicht, ja, das kriegen wir hin schon. Also es gibt sicherlich auch von dem einen oder anderen was in kleineren Mengen. Ja, aber. Aber wie gesagt, so wenn man halt wirklich interessant wird's ab interessante Sachen haben will, dann sind die halt da, weil halt Olivenöl von den Leuten, die eben da einkaufen, also von den Leuten, die aus dem Mittelmeer heimisch sind, wird das halt nicht in kleinen Mengen gekauft, weil die das halt in großen Mengen brauchen. Ja. Ich sehe es ja bei mir im eigenen Verbrauch. Also ja. Ich brauche ja 2 5 Liter Kanister für mich einfach nur schon im Jahr. Das sind 10 Liter. Also das ist... Ja. Naja, wenn ich koche, brauche ich auch was, aber ich koche halt nicht so oft. Aber sonst ist das auch ein wichtiges, also eigentlich für alles. Ich mache ja gerne auch mal so Nudeln und so. Und wenn man da eine schöne Soße haben will, ich habe jetzt... Ich hatte ja zu meinem Geburtstag so eine Käseplatte gemacht und da ist ja doch einiges auch übergeblieben. Und da habe ich natürlich 2x Käsesoße gemacht. Und zwar einmal eine auf Roquefort-Basis. Oh, kannst nichts falsch machen. Kannst du nichts falsch machen. Kannst dich so reinlegen. Ja, ja. Einfach. Und da brauchst du natürlich auch ein bisschen Olivenöl dazu, denn sonst ist der halt zu krümelig, der Käse. Musst halt da wirklich so eine Soße rausmachen. Und das andere Mal mit diesem Ziegen-Weinberg-Käse, von dem auch viel übrig war. Und das war auch sehr lecker. Das war jetzt ein bisschen untypisch. Da habe ich noch was anderes dazu getan. Ich weiß noch nicht mehr was. Ach, nee. Das war gar nicht der Ziegenweinbergkäse, ich rede Unsinn. Es ist, ich hatte Trüffelkäse und der Trüffelgeschmack passt natürlich wunderbar zu den Nudeln. Natürlich. Und Was ist der Maschego mit Trüffel? Nee, das war der, den wir hatten. Ach so, der war ja nicht da, stimmt. Der Pupe, auch einer unserer Hörer, hatte den Trüffelkäse mitgebracht. Und eigentlich ist das so schade für Nudeln, aber es musste ja dann irgendwie weg. Also ja, ist ja dann, und dann habe ich den genommen und war, also toll, also im Geschmack ganz super. Und dann hatte ich noch einen Käse mit Walnüssen. Mhm. Und die Walnüsse habe ich zerkleinert. Da war nicht mehr viel von da, aber es waren halt noch Nüsse da. Die hatte ich dann zerkleinert und das war dann gerade ausreichend für die Soße. Ja. Und das war eine tolle Kombi. Also, ach, war das gut. Also da kann ich wirklich nur, das kann ich wirklich nur empfehlen. Und klar, wenn man dann da so eine Soße macht, so ein bisschen Olivenöl dazu, dann ja, ist klar, das eine super Geschmackskomponente. Das ist immer eine gute Steigerung für alles, gell? Ja. Genau. Ja, wollen wir mal, also genau, wir waren zu dem Vortrag von Nicola und die haben wir dann glücklicherweise natürlich auch nach dem Vortrag mal interviewen können. Mhm, genau. Das hören wir uns gleich an. Das haben wir und gefallen. Der Hinweis noch, sie hat auch einen Podcast, also war einen anderen Podcast dabei. Mhm. Da geht es speziell mal um Whisky und Olivenöl. Den werden wir auch nochmal verlinken. Ja. Und zwar war das die Folge, lass mich mal gucken, 349 von dem Podcast-Namen The Speak Easy. Also da haben sie eine Folge über Whisky und genau. Olivenöl gemacht. Und da ist Nicola in einer Podcast-Folge mit ja, circa 40 Minuten, wo das ganze Thema nochmal quasi etwas breiter dargestellt wird. Ja. Ist auf jeden Fall hörenswert. Aber erstmal hört euch unser Interview an. Also als erstes hören wir mal Nicola bei uns mal. Dann würde ich sagen, Nicola, mal Ton ab. Ja, Nicola. Good afternoon. Who are you? Good afternoon. Nice to see you. So my name is Nicola Risk, and I am the European brand ambassador for the Macallan, and I also happen to be a certified olive oil sommelier. Yeah, that's new, because we are the spirit conference, so how come you speak about oil? Well, I thought it was a fantastic opportunity to talk about olive oil here at BCB. They approached me and said, you know, we know that you became an olive oil somm, and what can we do around that? And I said, you know, the thing is that studying olive oil really changed the way that I approach aromas, the way that I approach flavors, and as a result, it's made me a better spirits taster because it has me thinking outside of the box. It has me tapping into different parts of my nose and different parts of my brain differently and in new and fresh ways. And so I thought, why don't I do an olive oil tasting where I compare it to spirits, mm-hmm. because there are a lot of similarities from production process to myths that you need to debunk, but really what it comes down to mm-hmm. is when you're using your senses when it comes to spirits tasting, pushing yourself with olive oil in totally new directions is going to make you a better spirits taster at the end of the day. Mm-hmm. Yes. And how did you become an oil sommelier, or why did you go there? Because if you are a spirit expert, well, it's not the first thing you think of. No, that's true. Now, I live in Madrid, Spain, and so I am really in the heart of olive oil country. Mm. And when I moved to Madrid nearly 3 years ago, I basically dove into all things Spanish, all things Mediterranean, from flamenco to sherry wines and all of the different wonderful food offerings and drink offerings and cultural things that Spain has to offer. One of those being olives and olive oil, because at every single tapas bar and whatnot, they always put out a beautiful table, platter of olives to a bowl of olives to nibble from, and I realized these olives are better than anything I've ever had. I started tasting both olive oils as well as olives, and they're really a part of daily life in Spain. And so I looked at the chance. I thought, I'd like to learn a little bit more about olive oil. I honestly googled olive oil course Spain and the olive oil school of Spain, La Escuela Superior de Aceite de Oliva, popped up and said, you can become an olive oil sommelier. And I thought, what a fantastic thing. Why don't I do this? I enjoy exploring my nose and my palate in different ways. And over the last year as a spirits taster, I became a certified sherry educator. I studied perfume as well in France. And I thought, olive oil is a great way to kind of round out that experience, continuing to challenge my nose and challenge my palate and my way of thinking. And so I signed up for the course. The course was filled with all of these olive oil professionals, from olive oil master millers to sales people and people who have olive oil shops around the world. And they said, what on earth are you doing here? You work in whiskey? And I said, yeah, but I'm the kind of person who just, I follow my nose and I follow my heart. And I've always stayed true to that. And I honestly didn't know that that would be the beginning of a really beautiful journey of flavor and of finding this exceptional liquid, honestly. And it's been a great journey so far. Yeah. And so what are the, you said that there are very many similarities between spirits and olive oil, and what are the differences? The differences are most certainly in flavors. Hmm. Now, the similarities are that when it comes to spirits tasting, mm-hmm. as well as olive oil tasting, there is a sensory panel, really, with olive oils, classifying the different olive oils and looking at the different attributes, the positive attributes, the fruitiness, the bitterness, the pungency. However, olive oils taste very different from most spirits that I've tried. They may have some similar aromas, but it also puts you it challenges you in very different categories. When I first looked at the flavor wheel for olive oil, I thought, well, okay, so green grassy notes, you might find this on this freshness on a tequila, or on a gin, you might find this lemon-lime sort of zest, citrus note. I found that they had things like apples and pears, and I thought you can often find that on a whiskey. However, there were also things like bitter artichoke and fig leaves and so many different things that I'd never smelled before, or things that I weren't familiar with, discovering them in liquids. Mm-hmm. And I thought, to find those, because our noses and the way that we perceive flavors and aromas is so complex, mm-hmm. you need to train your nose in order to build that filing cabinet that you have in your brain, mm-hmm. To be able to identify all of these different things. And the more that you build, the more that you'll detect different aromas and flavors in spirits, in different foods, in any number of things. When building your cocktails as well, mm-hmm. you can think about those flavors and aromas that perhaps you hadn't thought of before. Yeah. So by challenging it in a very different direction, it ends up opening up your mind, opening up your palate, and developing that sense memory, which is so important to us in what we do every day. Mm-hmm. Yeah, and yeah, I found it very astonishing because I thought, well, there's one taste of olive oil, and we tasted four, and really it got more and more complex and interesting. And with the last one, the blend, perhaps you can say what kinds you presented to us. Yes, of and course. I think that the last one was really, I was really astonished. Because, such a surprise, yeah, right? Yeah. So complex. Yeah. So we tasted four different olive oils, all from Oro del Desierto, which is a beautiful olive oil mill that's located in Tabernas down in the Andalusian region of Spain. Now, the reason that I decided to go with one single producer was basically because I trust them. I know that they run a fantastic mill that is quality. But also, because they do different varieties, I wanted to demonstrate that one single mill can develop different flavors as well. Because often people categorize. They say, oh, I really like Greek olive oils, or I really like Italian olive oils. And the thing is, it really comes down to the producer, the harvest of that season, the variety of olive that they're using. It comes down to so many different details. So I wanted to demonstrate basically the versatility and the of flavors through these different types, through these different productions from one single mill that really produces quality Evo. So with these extra virgin olive oils, we tasted an Arbequina, a Picual, an Oji Blanca, as well as their coupage, which is a blend of all three of those varieties. And what's fascinating is every single variety of olive has its own unique typical characteristics. Like an Arbequina is known to be very, very soft and fruity. So you can often get like apples and bananas, maybe ripe bananas, perhaps even almonds on it. Again, every olive oil, though, is different based on if it's early harvest or late harvest. So is it very green and fresh? Perhaps it's an early harvest, maybe finding more banana, green banana peel? Or is it a later harvest with the ripeness of ripe bananas? Is it raw almonds, that are still fresh on the tree? Or is it a toasted almond? Is it a ripe almond? Mm-hmm. So all of these things are going to play through differently. The Picual is known for its a nice balance between bitterness and pungency. Mm-hmm. So we talk about fruitiness, bitterness, and pungency in olive oil. Mm-hmm. It's beautiful fruits that come forward, as well as the bitterness that you feel on the palate. And then the pungency, what we call picante in Spain, is that the cough factor, basically. Mm-hmm. It's that part that hits the very back of your throat and makes you cough. Yeah. And so it clears your throat, and it's absolutely fantastic. So you will get a nice balance of that bitterness and pungency with that little white pepper on the back of the throat. However, on Hoja Blanca, it's always distinguished and known for that kick of white pepper on the finish. Mm-hmm. So again, you're finding different tones, different aromas, different flavors in every single variety. And the cuvage, as you mentioned at the end, so exquisitely blended to be able to demonstrate how, when you blend, the power of that blending, mm-hmm. just like in spirits, how it ends up demonstrating the artistry of the master blender, of the master miller, and how you can really combine flavors to create something beautiful and unique. It's really very complex. Yep. The last one was really a big surprise. Stunning, right? Yeah. I like the Hoja Blanca too, because it seemed to be more harmonic than the first two. Although there's that pungency, I found it more harmonic, but then the last one, the blended one, was really a big surprise. So expressive. It honestly, for me, it's made me now look at olive oil in an entirely different way. And the one of the goals today was, everyone came up afterwards and said, now when I go to the grocery store, when I go pick up my olive oil, I'll never look at olive oil in the same way. Yes. And that was exactly what I wanted to do. True. When you take a look at that, tapping into those different aromas, and looking at those similarities, the complexity of creating an olive oil is something you can certainly compare to the complexity of the making of a fine spirit. And every day that ends up, again, challenging our noses, challenging our palates and our minds to be able to create beautiful experiences for our guests, be able to create beautiful cocktails, be able to find beautiful balances and ways of working. But isn't it difficult, because there are no olive oil tastings around? If I buy a wine, I go to a tasting, and then I can choose my wine. I cannot go to the grocery store and tell them to open your bottles. Can I get guided by what is written on the labels? There are a lot of different ways to do olive oil tastings. You can do research in advance, of course. However, I encourage people to do their own tastings, where often I'll do that with friends, where they will now come over and they're like, Nicola, please grab 3 or 4 bottles of olive oil. We want to hear from you. Mm-hmm. So obviously, someone like myself, who's an olive oil sommelier, is here to educate and here to teach people about the versatility and the beauty of olive oil. However, I also think, just like enjoying a fine whiskey or enjoying a fine wine, sometimes it's about getting together with friends, keeping an open mind, and conducting your own tastings. Why not? Why not just host one at home on your own, have some friends over, pick up a couple of different varieties, pick and choose beforehand. When you look at the monovarietals, that's why I wanted you to kind of distinguish the differences between the different varieties. But then you see those beautiful coupages as well. It's just, at the end of the day, a really fun experience. Just the same way, same way that it is a beautiful thing to explore spirits, to be able to explore whiskeys, to be able to explore wines, to be able to explore tequilas and rums and whatnot, to get through and have that flavor experience and share it together as well, right? Yeah. So that's what it's all about. Yeah, well, thank you very much. That was so really interesting. And yeah, I'm looking forward to your new topics in the coming years, because you're always surprised with new things. Thank you. It was such a pleasure seeing you guys again this year. And I really appreciate you coming and exploring extra virgin olive oil with me today. Really big experience for me. Thank you. Ja, zurück sind wir. Mhm. Ja, da hat sie eigentlich alles Wesentliche gesagt. Das brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr so zu kommentieren. Nee. Ja, auch wie sie dazugekommen ist und das ist schon alles sehr interessant, finde ich. Ja, also ich muss auch sagen, sie ist nach wie vor eine tolle Speakerin. Sie kann extrem gut reden. Das ist einfach bei ihr eine runde Sache. Also, ja. Sie ist wirklich auch didaktisch super. Wo man das immer nicht glaubt, wenn man ihre Folien sieht. Ja. Die Folien sind immer so wahnsinnig beschriftet. Ja. Überladen, würde ich schon sagen. Überladen. Und dann denkt man immer, oh Gott, diese Folie, das kann doch nichts werden. Aber sie ist halt jemand, also sie kann halt, sie spricht halt mit Ganzkörpereinsatz. Ja. Und sie kann halt die Sachen dann auch gut auf den Punkt bringen. Mhm. Die Folien sind sozusagen da für die, die halt noch mehr wissen wollen. Und wie, wer das schafft, dann auch noch die Folien zu lesen. Gut, dann hat man natürlich mehr noch davon. Aber sie macht das einfach wunderbar, noch wunderbar aufbereitet. Und wirklich auch jetzt nicht irgendwie oberflächlich, da kommt wirklich so viel an. Also ich habe einmal sehr viel gelernt und im Gegensatz zu vielen anderen Vorträgen dort auch das alles sehr gut im Gedächtnis behalten. Mhm. Das muss man auch sagen, das zeigt ja, dass sie didaktisch ist. Also nach wie vor, ich bin Fan von dieser Frau. Wenn sie Vorträge macht, guckt euch das an. Mhm. Das ist immer eine sehr, sehr tolle Bereicherung. Also das ist unglaublich. Wir haben auch wieder viele Fotos gemacht von ihrem Vortrag. Das kann man auch sehen. Dann sieht man auch. Ja, weil die Folien so ausführlich sind, da muss man sie immer fotografieren, weil man dann eben das besser nochmal nachlesen kann hinterher. Genau, man sieht auch dann auf den Fotos, die wir gemacht haben, auch mit wie viel Körpereinsatz sie auch präsentiert. Ich würde da mal zwei, drei Bilder mal raussuchen und dann auch verlinken. Machen wir dann auf Instagram. Genau, und ich habe dann noch ein ganz kurzes Video auch gemacht, das werde ich vielleicht auch mal reinstellen, dass man mal sieht, wie sie redet und wie sie schön auch betont und also das ist wirklich, ist toll. Sehr schön. Wir hatten 4 verschiedene Olivenöle, was wir noch getestet haben, vielleicht mal kurz als Zusammenfassung. Mhm. 3 verschiedene Sorten und das 4. war ein Blend aus allen dreien, was auch sehr interessant war, einfach mal den Unterschied. Ja. Also ich fand den Blend auch sagenhaft. Mhm. Also das Problem beim spanischen Olivenöl, jetzt kann man es ja mal sagen, also mir ist es eigentlich ein Tick zu bitter. Also ich habe jetzt nochmal griechisches und italienisches, das ich zu Hause hatte, probiert und das ist nicht so bitter. Mhm. Also eigentlich taugt mir das mehr. Also es gibt natürlich Leute, die das mögen. Mhm. Auch das Pikante. Ja. Das Spanische ist halt sehr pikant. Ja. Insbesondere im Abgang. Ja. Ich mag zwar pikant, aber ich denke mir, zu allem passt das auch nicht. Und wie gesagt, das Bittere stört mich ein bisschen. Aber wie gesagt, es gehört dazu und warum nicht? Und beim Blend. Der Blend war halt wirklich dann schon sehr mild. Ja, das stimmt. Und das war also wirklich so eine Geschmacksexplosion und da stand das Bittere nicht so im Vordergrund. Ja. Von daher würde ich sagen, das ist eine gute Idee mit dem Blend. Ja, auf alle Fälle. Das war, finde ich, auch eine gute Kompensation, die sie rausgesucht hat. War wirklich alles sehr stimmig. Ich mag es ja, wenn es pikanter ist. Ich bin ja da ein großer Fan davon. Aber ich kann mir vorstellen, dass Olivenöl-Neulinge, die vielleicht jetzt mal weg von der Supermarktqualität gehen, das erste Mal das probieren, für die ein bisschen unangenehm ist am Anfang. Das waren gerade das erste, was wir da probiert haben, war sicherlich kein Einsteiger-Olivenöl. Da hat sie uns gleich schon sehr gefordert. Mhm. Und wie gesagt, der Blend war dann vielleicht sogar tatsächlich der Einsteiger, das Einsteigeröl, weil das eben milder ist. Aber klar, hier aus didaktischen Gründen ist schon wichtig, erstmal die Einzelgeschmäcker dafür eine Grundlage zu haben, um die dann eben auch im Blend irgendwo wiederzufinden, klar. Das stimmt. Ja. Gut, dann sind wir weitergegangen zu einem Softdrink oder zu einem Filler, wie es eigentlich dort in der Fachsprache heißt. Genau, Softdrink. Und ihr seht, also die Softdrink und so, wir waren diesmal teilweise nicht so alkoholisch unterwegs. Also gerade am letzten Tag, muss man sagen. Ja. Am letzten Tag haben wir es nochmal ganz entspannt angehen lassen. War okay, also ich muss da jetzt nicht. Man muss da nicht, das ist doch klar. Also das ist ja das Schöne. Man nippt ja sonst auch nur, aber ist auch mal ganz schön, wenn es anders ist. Genau, und ich gucke gerade, ob wir ein Foto gemacht haben zu dem Produkt. Ich ja, wir sagen erstmal, was es war. Genau, erzähl mal. Soda Libre. Soda Libre ist ein Hamburger Startup. Ist ja jetzt nichts falsch, darf man. Ja, Hamburger. Bei Limonade, denke ich immer gleich an Hamburg. Mhm. Aber das ist, glaube ich, ein Hamburger Startup. Ja, ist es. Der jetzt auch noch auf dem Markt will, wo es schon so viele gibt. Ja. Das ist ja das Erstaunliche. Aber sie haben uns natürlich schon auch gesagt, naja, es gibt zwar viele Artikel, aber das sind jetzt nicht so sehr Soda oder Limonaden, die so im Barbetrieb benutzt werden, sondern das sind halt welche, die man so alleine trinkt. Ja. Und ihnen ging es eben darum, eben auch was für Bars zu machen und ja, auch was zu machen, was sich eben gut eignet zum Herstellen von Longdrinks und Cocktails. Genau. Und da hatten sie ja angefangen mit dem Basilikum. Ich glaube, das war das erste. Genau, der Basil. Und das, also ich kannte es noch nicht. Also für mich war das jetzt sozusagen mal was Neues. Ich kannte es schon, ja. Du kanntest es natürlich schon. Ja, Peter ist bei solchen hippen Sachen immer vorne weg. Natürlich, ich habe doch einen Favoriten Dealer um die Ecke, der mir die neueste Hipster Sachen immer um die Ecke bringt. Das ist immer super. Also wie gesagt, das ich fand auch dieses Basilikum, das hatte schon, also mir schmeckt das, weil das so eine, also erstmal ist es nicht so extrem süß. Ja. Und ich muss ja wirklich sagen, so ganz süße Limonaden, ich habe jetzt ja mehrfach auch es mit zuckerfreien probiert. Und aber die sind immer noch zu süß, weil die halt dann mit alles anderem gesüßt werden. Und ich verstehe es nicht, ganz wirklich nicht versteht, warum wird das immer so übersüßt? Also Limonade könnte wirklich ein schönes Getränk sein, wenn es nicht so süß wäre. Und hier machen die es eigentlich richtig. Also es ist nicht so süß. Und gerade bei dem Basil, also Basilikum, also ist das schon eine sehr schöne Geschmackskombination. Also muss ich wirklich sagen. Wichtig ist natürlich denen auch gewesen, das ist vielleicht auch unüblich für Limonaden, dass die so eine schöne süße Säurebalance haben möchten, wie bei anderen Alkoholikern. Also schon ähnlich diesen Ansatz gehen wie andere Drinks, aber halt hier alkoholfrei. Und das heißt, die wollen natürlich eine Süße haben, aber auch eine gewisse Säure im Drink, dass sie halt genau dieses klebrige auf der Zunge Effekt quasi nicht so anhält. Ja, und das ist richtig. Das ist das jetzt eine. Jetzt haben sie ja ein neues Getränk. Genau, dann haben sie jetzt noch ein neues Getränk. Aber noch ein Satz dazu. Interessant ist natürlich auch dieses Getränk, wie du schon vorhin sagtest, für Herstellung von einfachen Cocktails und Longdrinks. Das heißt, du hast eine gute Basis, also nimmst halt den Alkohol und dann hast du schon relativ schnell einen gut vorgemischten Filler und kriegst damit schon relativ mit einfachen Mitteln einen sehr guten Cocktail hin, ohne dass du jetzt quasi mit 28 Sirup, Zucker und so weiter noch arbeiten musst, sondern du bist dann quasi relativ schnell einsatzbereit. Genau, und auf dem Barkonvent, gell? Ja, ich bin noch am Üben, aber eben krieg ich's hin, haben sie dann auch eine neue Sorte vorgestellt. Und das war? Ja, das ist Elderflower, also Holunder. Holunder, genau. Also eigentlich etwas, was es auch schon gibt. Ja. Also Holunderlimonaden gibt es sogar irgendwie von Spreequell und anderen. Also ist im Supermarkt zu bekommen. Und auch hier jetzt wieder mit dem Konzentrieren auf den Barmarkt. Ja. Und auch wieder so ein bisschen, also wirklich sehr ausgewogen, auch nicht so süß. Also auch ein klasse Getränk. Normalerweise, ich war sehr skeptisch am Anfang. Ich habe dann auch gleich gesagt, weil wenn ich Holunder kenne und trinke, kriegst du Holunderblüten, Saft, Sirup, wie auch immer, der halt echt nach Zucker schmeckt und dann ein bisschen nach Holunder. Holunder ist ja eigentlich so eine ganz, ganz feine Kräuterart, wo du halt so denkst, so, naja, das ist eigentlich sehr delikat, das hat einen sehr schönen Geschmack und alles. Und dann kommen dann diese Zuckerbombe da oben drüber und dann ist, wird das Ganze so richtig so eklig, total klebrig und schmeckt quasi überhaupt nicht. Und genau, darum haben sie dann gesagt, okay, wir wollen das anders machen und haben quasi auf diesem Event dann die Rinder-Sorte vorgestellt. Ich sehe, auf der Homepage habe ich sie noch nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe aber auch jetzt nicht nochmal geguckt. Aber bei Instagram ist es... Genau, bei Instagram. Also, da haben sie ja auch Fotos da, die praktisch wahrscheinlich im Zusammenhang auch mit dem Barconvent stehen. Genau. Und ja. Genau, da haben sie jetzt quasi auch die Sorte vorgestellt und auch da ist dieser Fruchtigkeits-Süße-Säure-Mix natürlich ganz... ganz ideal, eignet sich natürlich super zum Purtrinken, zweifelsohne. Und natürlich auch als Filler in diversen Cocktails oder Long Drinks. Natürlich problemlos. Sie nehmen natürlich überall halt nur natürliche Zutaten, da ist jetzt irgendwie nichts Künstliches drin, darauf achten die, dass die da auch da Fairtrade und super und nachhaltig auch wirtschaften. Und es gibt dann natürlich auch einige Cocktail-Empfehlungen auch auf der Homepage, mit was man das mal so mischen kann als Idee. Wir haben da mit einer der Gründer gesprochen. Und zwar war das Thorsten, ich muss gerade überlegen, ich habe die verwechselt. Thorsten, ja? Genau. Thorsten Hussmann und... Haben wir eigentlich dann sogar mit beiden gesprochen. Genau, mit beiden haben wir sogar gesprochen, genau. Und ich glaube, Thorsten wird uns gleich mal erzählen, wie das Produkt so funktioniert und was es da so drüber zu erzählen gibt. Dann würde ich sagen, Thorsten, Ton ab. Alles klar. Ja, wir stehen jetzt hier am Stand von Soda Libre. Neben mir steht der Thorsten. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Thorsten, wer bist du? Was machst du? Woher kommst du? Ja, ich bin Thorsten Hussmann. Ich habe einen kleinen Rekord in der Industrie, glaube ich. Ich habe 10 Jahre für Bacardi gearbeitet. Zum Schluss habe ich als Focusing Manager für 8 Länder die Strategien und Umsetzung betreuen dürfen mit den Brand Ambassadoren für den Bereich Dach Nordics. Und habe mich in 2015 selbstständig gemacht als Unternehmensberater für Strategien und im Marketing und im Vertrieb für Spirituosen, Softdrinks oder Bier. Und habe dann in 2017 endlich mein eigenes Produkt launchen dürfen mit einer 2-jährigen Vorbereitungszeit. Und ja, habe Soda Libre 2017 im Juni gegründet. Okay. Soda Libre, was ist das Besondere an eurer Limonade zu allen anderen? Es gibt ja 100.000 Limonaden. Warum kommt jetzt mit einer Limonade auf den Markt, die jetzt auch nicht gerade, sage ich mal, von den Sorten her nicht unstandardmäßig ist? Es ist ja Edelflower und Basil ist ja quasi 2 Sorten, die jetzt nichts Neues sind auf dem Markt. Genau, die Idee kam daher, dass ich im Juni 2015 unterwegs gewesen bin in Hamburg und ich war tatsächlich in einer Bar, wo ich nicht wirklich gedacht habe, einen guten Cocktail zu bekommen, aber ich hatte auch keine Lust auf Bier und einen kurzen dabei. Ja. Aber ich wollte einen ganz einfachen Drink haben. War ein harter Tag einfach. Ja. Und war dann halt tatsächlich unfassbar gelangweilt von der Auswahl, die es halt im Longdrink-Bereich gibt. Habe mich dann gefragt, kann das sein? Wir können jeden Geschmack im Cocktailbereich darstellen. Und es gibt 50 bis 70 verschiedene Limonaden. Aber wenn es halt zum Longdrink-Bereich kommt, müssen wir immer zwischen 5 Stück entscheiden. Wir haben Cola, Energy, Tonic, Ginger Ale und Ginger Beer. Regional vielleicht nochmal Mate oder Bitter Lemon und das war's. Und ich habe mich gewundert, warum die Auswahl hier so rudimentär ist im Vergleich zu beiden anderen Extremen, die wir haben. Und habe dann halt ganz, ganz viele Limonaden probiert und habe eigentlich so ein bisschen für mich selber die These aufgestellt, eine gute Limonade muss hervorragend pur schmecken, aber sie muss eben auch als Filler dienen können. Ja. Limonade ist nichts anderes als Zitrone oder Säure, Süße und Wasser. Irgendwann ist Kohlensäure dazu gekommen im Laufe der Zeit. Und habe dann versucht, genau das zu beweisen, den Sweet Spot zu finden zwischen purem Genuss, aber ganz einfacher Verwendung auch im Longdrink-Bereich. Okay, jetzt habt ihr 2 Produkte auf dem Markt. Was haben wir denn da? Wir haben einmal Basilikum-Zitrone und wir haben einmal Elderflower mit Zitrone. Wir haben angefangen mit Basilikum. Wir hatten von Anfang an hatten wir so 3 bis 4 Ideen, die wir machen wollten. Haben dann aufgrund von finanziellen eigenen Restriktionen uns zuerst mal für eine Sorte entscheiden müssen. Und ich hätte total gerne auch eine Zitronenlimonade gemacht, eine richtig gute. Aber das hätte wahrscheinlich niemand interessiert. Also haben wir gedacht, okay, was können wir machen, das halt ein bisschen Aufmerksamkeit auch bringt. Jetzt sind wir in Hamburg und Hamburg ist sicherlich die Basilikum-Hauptstadt durch den Protagonisten, der tätig ist. Genau. Und haben gedacht, okay, die Farbe ist nicht besetzt in der Gastronomie. Und ganz viele Bars strugglen einfach oder haben Probleme damit, einen Basil Smash richtig gut und einfach herzustellen. Ja, ist richtig. Und dann haben wir überlegt, was wäre denn, wenn wir diesen Drink demokratisieren, einfacher verfügbar machen, aber auf einem konsistenten Bausteinsystem, einen Zwei-Komponenten-Drink. Und haben uns dann als erste Variante für Basilikum entschieden. Und die Idee hinter war dann halt, dass ich etwas haben wollte, das halt einen Sweet and Sour Mix hat, der so ausgewogen ist wie in einer Cocktailbar, und das dann als Limonade hochzuziehen. Okay, das heißt, den probieren wir jetzt gleich am besten mal. Ja, sehr gerne. Genau, also farblich erstmal sehr stark grün, also man sieht doch sehr, sehr farbbetont. Wenn du dann riechst, genau, dann wirst du merken, dass du das Gelbe der Zitronenschale bekommst, ja, mit einer süß-herblichen Note. Die süß-herbliche Note kommt vom Pfeffer des Basilikums, weil Basilikum ist ein Pfeffergewächs. Ja. Bei der gelben Note der Zitronenschale wird man merken, dass es ohne die weiße Schale ist, ohne diesen Bitterton. Ja. Wenn du es probierst, hast du erst die Süße, ja, und am höchsten Punkt des Gaums frisst die Säure die Süße auf. Genau. Hat diese Süße gut im Griff, sodass sie halt nicht sich hinten im Rachen absetzt. Genau, dass du denkst, jetzt hast du was Süßes getrunken, sondern es ist so ein, wirklich so ein Süß-Herb-Mix. Und dann setzt am höchsten Punkt die Kohlensäure ein, bläst frischen Wind durch. Beim Ausatmen kriegt man den Basilikum wieder. Das haben wir extra so ausgesteuert, damit wir nicht den Eindruck eines Pestos entwickeln. Ja, genau. Weil der hängt halt zu lange nach. Ja. Und wir wollten dann nicht dieses Klebrige haben, was man bei vielen Limonaden hat, weil die meisten Limonaden arbeiten auf einem Zuckerlevel, entweder hoch oder wenig. Ja. Aber sie parieren die Säure nicht zur Süße. Ja. Und genau das ist das, was wir machen wollten. Absolut. Und dann habt ihr eine relativ, sage ich mal, grobe Kohlensäure. Weil wir natürlich weil wir ein Soda sein wollen. Ja, genau. Wir haben 7,1 Gramm Kohlensäure, drin. Okay. Und das führt dazu, dass wenn wir die Flasche öffnen, ja, die Kohlensäure sich locker 6 Stunden in der Flasche hält, ohne einen Abfall zu haben. Ah, sehr schön. Dadurch haben wir schon Schwierigkeiten beim Abfüllen, keine Frage, weil halt sehr stark schäumt. Klar. Aber das war uns einfach wichtig, nicht nur, weil wir Soda heißen, weil es aber einfach diesen frischen Genuss unterstützt. Sehr angenehm. Und das Pairing dazu mit, wie du schon sagtest, zu 2-Komponenten-Drinks, ihr einen Gin dazu oder mal ein... Schmeckt auch sehr gut mit Tequila, okay, schmeckt auch sehr gut mit Chartreuse zum Beispiel auch zusammen. Dadurch, dass wir halt hier einen Sweet and Sour Mix haben, können wir fast jeden Drink damit hochziehen, weil es einfach, jeder Drink braucht eine Süße- und Säurebasis. Ja, ja. Und dadurch passt es halt mit fast allen spirituosen Komponenten. Die Rohstoffe, wo kommen die her? Was macht ihr da? Habt ihr einen Fokus drauf? Wir arbeiten auf einem Geschmacksprofil, das wir erreichen wollen. Ja. Und es geht jetzt weniger darum, dass wir sagen, okay, das muss genau aus Amalfi kommen, die Zitrone oder dergleichen, sondern es ist mehr, dass wir dahin gehen, okay, wollen wir erreichen, das soll das Endprodukt sein. Und dann arbeiten wir mit dem Rohstoffproduzenten zusammen, ja, und auch mit dem Labor zusammen, damit wir natürlich auch alle Genehmigungen kriegen, ja, die wir in Deutschland so brauchen, damit wir auch verkaufen dürfen. Ja, okay. Ja, und dann haben wir noch eine zweite Sorte. Ganz kurz, wie groß ist der Zuckeranteil? Wie viel Gramm? 8,1 Gramm. Mhm. Aber ich glaube, du merkst es jetzt auch schon nach einer Zeit, dass es eben nicht dieses klebrige Etwas ist hinten, ja, im Hals. Ja, es ist sehr angenehm. Also es macht gar nicht diesen krassen, limonadigen, süßen Eindruck, sondern es ist wirklich dieses Frucht-Säure-Süße-Spiel ist wirklich sehr ausgeglichen. Bei der zweiten Sorte wollte ich etwas breiter gehen, auch in der Wahrnehmung, weil natürlich ein zweites innovatives Produkt, ich wollte nicht in Schönheit sterben, sagen wir mal, es muss halt auch so ein bisschen eine gewisse Reichweite haben können und die Akzeptanz von Holunder ist wahrscheinlich deutlich höher als vom Basilikum in Drinks, ist ja jetzt in der breiten Masse nicht unbedingt bekannt. Ja. Bei Holunder finde ich so schön, Holunder ist so ein typisches Kraut, dass wenn du es halt trinkst, dass es halt sich so richtig schön breit in den Arm nimmt, mhm, und halt ein tolles Geschmacksbild entwickelt. Es wird ganz groß und breit im Mund. Der Nachteil bei Holunder ist aber, das ist so wie bei einer Umarmung, die 50 Sekunden zu lang ist von jemandem, den du nicht kennst. Ja, ja. Es geht halt zu lang. Das heißt, man muss sie wieder abarbeiten. Ja. Und das haben wir hier mit der Zitrone gemacht. Das heißt, wenn wir es gleich probieren werden, wenn wir merken, dass die Holunder ganz breit und präsent ist und die Zitrone ist dann peu à peu abarbeitet, sodass es halt nachher im Rachen ganz angenehm abfließt. Ja, das stimmt. Als erstes kommt dieser Holunder-Kick und dann kommt die Zitrone, die das Ganze wieder sehr, sehr dezent wieder rausnimmt. Die Farbe ist so ein leichtes Orange, würde ich sagen. und die Kohlensäure auch wieder, also dein Soda sehr, sehr, sehr, sehr dickperlig, ja. Und auch gar nicht wässrig, also sehr angenehm. Ja. Mhm. Vielen Dank, sehr schön. Freut mich. Was ist das Pairing dazu? Das Schöne bei Elderflower ist, das passt halt ganz hervorragend zu Rum oder aber auch zu Whisky. Welchen Drink ich halt total toll finde, ist der Padivani Highball. Das heißt, wir haben einen Scotch und den gießen wir dann mit der Soda auf, sodass man das Rauchige noch bekommt, aber trotzdem beides präsent ist. Sind beide Produkte schon zu kaufen? Gibt es die schon zu kaufen? Basil ja, Elderflower ab jetzt auch. Wir haben es quasi hier auf dem BCB gelauncht. Okay. Von daher, es dürfen Ordersätze getätigt werden. Okay, sehr schön. Was ist so der Preis, so als Gefühl? UVP für den Endverbraucher ist 1,79. Okay, super. 0,33. Genau. Ja, super. Ja, Thorsten, vielen lieben Dank. Hat mich sehr gefreut. Dito und bis bald. Alles klar. Tschüss. Danke. Ja. Ist auch, also man merkt, Vollblut Hamburger, der steht hinter seinem Produkt, der genau, ist einfach ein. Genau. Ja, also ich wünsche Ihnen auch Glück, weil es ist ein gutes Produkt und das ist auch eigentlich, glaube ich, ein bisschen sogar im Barbereich eine Marktlücke. Nur, und deshalb weiß ich nicht, ob ich jetzt mein letztes Geld in Soda Libre investieren würde. Der Druck ist enorm, weil es ja so viele andere gibt. Und gerade schon allein in Hamburg und Berlin. Ja, ja, das ist. Und dann auch in Süddeutschland gibt es ja auch verschiedene Limonaden. Also da, das ist wirklich ein großer Druck. Und dann ist natürlich die Frage, ziehen die Barbesitzer mit oder sagen die nicht, naja, ich muss sowieso Fritz sonst was alles da haben, weil meine Kunden das wollen, dann kann ich die vielleicht auch als Grundlage für meine Longdrinks nehmen. Denn da gibt es ja auch eine Riesenauswahl. Und dass sie dann nicht unbedingt sagen, und dann nehmen wir jetzt nochmal so oder Libre. Aber also ja, ich wünsche Ihnen trotzdem einen Erfolg und ich glaube auch, dass dieser Bereich der Barausstattung schon auch eine gewisse Lücke ist. Denn da braucht man sowas, wenn man das Portfolio ein bisschen vergrößern will und es eben auch leicht haben will, Softdrinks anzubieten, dann oder Softdrinks und eben auch Longdrinks anzubieten. Dann ist das natürlich eine schöne Basis. Ja, die hatten sich auch, glaube ich, noch also vorher erzählt, dass natürlich auch viele Barbesitzer so Essenzen selbst hergestellt haben und quasi, um halt genau diesem Problem vorzubeugen, dass du halt nur diese süße Komponenten bekommst. Und darum haben viele es selbst angesetzt, das ist natürlich ein Riesenaufwand. Und so hast du natürlich jetzt die Möglichkeit, das quasi einfach in der Flasche bedarfsgerecht auch einfach abzurufen und damit quasi deinen Bedarf über den Tag auch dosiert einzusetzen. Du musst halt nicht dann irgendwie 20 Liter ansetzen, dann fehlen dir vielleicht am einen Tag 5 Liter und am nächsten Tag schmeißt du wieder 19 Liter weg, weil hat keiner was genommen. Also ich wünsche es denen auch, ich finde das Produkt geil. Ich bin gespannt, wie es dann mit denen weitergeht und Ideen haben sie noch. Mal gucken, ob wir da nächstes Jahr nochmal vielleicht ein neues Produkt sehen. Ja. Ich bin gespannt. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Also es ist also vielversprechend. Ja. Ja, nach Soda Libre sind wir dann auch relativ schnell zum nächsten Vortrag gelaufen. Da wollte ich noch den, sehe ich gerade, dass ich den Link gar nicht gepostet habe, den wir uns angeguckt haben, wo ich am Anfang so ein bisschen, naja, ich dachte mir, naja, es ist so interessant. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, aber letzten Endes war es wirklich ein sehr interessanter Vortrag, obwohl die zwei Vortragenden auch sehr interessant waren. Vielleicht willst du mal ganz kurz erzählen. Ich weiß jetzt nicht, was war dann danach? Wir waren bei den zwei Italienern. Bei den zwei Italienern, genau, ja, natürlich. Ja, konnte ich jetzt vergessen, alles klar, steht ja auch hier in unserem. Ja, also es war ein Vortrag von zwei Italienern. Der eine konnte Englisch mit klar italienischem Akzent und auch in so einer nonchalanten Art, wie man es eigentlich nur von Italienern kennt, dass dann, wenn man halt ein englisches Wort nicht weiß, na, dann hat man einfach auf italienische Wort. Genau. Das muss man ja kennen. Ja. Ich hatte jetzt zweimal bei der Deutschen Bahn einen Kellner, der auch der Meinung war, Italienisch sei die Weltsprache. Und die Gäste in der Deutschen Bahn dann da auf Italienisch belaberte. Naja gut, ich kann ja Italienisch, aber das verfing sonst nicht so sehr. Mhm. Und der eben auch. Also wenn dann irgendwie, es ging ja dann, man musste ja gewisse Fachwörter auch haben zu den ganzen Pflanzen, die da zu Alkohol verarbeitet wurden. Ja, und da hat er dann halt das italienische Wort beharrt. Und ja, der Rest sollte wissen, was es geht. Ja. Genau. Also es war schon ganz, ganz lustig. Also der andere, der konnte nun überhaupt kein Englisch und sprach dann zwischendurch immer Italienisch, sagte dann komplizierte Dinge, ja, die der andere übersetzen musste und dann nicht immer so konnte. Interessant war natürlich auch, dass also der Vortragende, der Englisch sprechen konnte, war Walter Rosso. Mhm. Und sein Kompagnon war jetzt auch, jetzt kein, von der Generation würde ich sagen, jetzt nicht sehr alt. Also ich hätte jetzt eigentlich gedacht. Ja, ganz jung. Die müssten eigentlich Englisch dann in der Schule gehabt. Genau. Warum genau der eine das nun gar nicht kann, keine Ahnung. Auf jeden Fall muss man dazu sagen, wir haben das, das klingt jetzt bei mir so ein bisschen abwertend, aber das war schon ein toller Vortrag, ein tolles Tasting. Sie hatten sich auch was Besonderes ausgedacht, das kommt gleich auch noch. Und also die sind schon beide sehr enthusiastisch, also für ihre Produkte, und sie haben auch viel Wissen. Also jetzt so zu tun, als wären das dumme Leute, nur weil sie kein Englisch können oder weil der eine kein Englisch kann, das ist ja Quatsch. Also das ist, da treten wir jetzt mit so einer Überheblichkeit auf, weil für uns das Englische so selbstverständlich ist. Aber das war alles sehr gut. Es hatte Hand und Fuß. Auch die Ideen, das war mal ein Vortrag mit einer Struktur. Ja. Sie haben drei Alkoholpaare, immer einen mit viel Alkohol, also was wir Schnaps bezeichnen würden, oder Englisch Lecker. Und das andere war eben die etwas weniger alkoholische Variante, also was wir dann als Likör bezeichnen würden. Und die Italiener, Engländer auch irgendwie als Likör oder so ähnlich. Also ja. Die stärkere und die schwächere Variante und immer so aus einer Familie. Genau, auch eine Geschmacksfamilie. Eine Geschmacksfamilie, Bitter, ja, und Amaro zum, genau, Beispiel. Und das war gut. Und dazu, und jetzt kommt's, dazu hatten sie sogar noch eine dritte Komponente, denn sie haben kleine italienische Pralinen, ja, auf den Tisch gestellt, die man eben auch noch dazu essen konnte. Und das ist natürlich dann, die waren sehr lecker, und das ist natürlich eine tolle Geschmacksexplosion. Ja. Wir haben doch noch welche. Nee. Die waren doch in der Kiste. Ja, naja, glaubst du. Ja. Die sind durch mein Speisesystem schon durchgelaufen. Ah, sieh an. Jetzt dachte ich, könnten wir noch was dazu probieren, denn wir wollten probieren, und da hast du die schon aufgegessen. Sieh an. Ich hab die schon aufgegessen. Sieh an. Naja. Macht nichts, denn wir können jetzt quasi. Pralinen sitzen jetzt sozusagen leibhaftig vor mir. Genau, die Pralinen waren aus einer Manufaktur. Ja, aus Turin. Aus Turin, genau. Ich glaube auch, ihr sagte, die älteste Pralinenmanufaktur, mhm, in Turin. Genau. Dessen Namen ich jetzt gerade nochmal schnell nachgucken, ja, muss. Hättest du mal nicht alles aufgegeben. Habe ich schon. Nur den hier. Genau. Barati? Mhm, genau. Barati Marino, genau. Und da gab es halt verschiedene Sorten, und die lagen so auf dem Tisch, und ich konnte natürlich am Ende des Vortrags dann die einfach nicht da liegen lassen. Ja, ja. Sonst, die mussten einfach mit, und wir haben noch einen ganzen Tag davon gezehrt. Ja, ja, also sie waren wirklich sehr lecker, und es passte auch optimal. Ja, ich hätte es nicht gedacht. Denn das ist ja schon so, dass eben auch am Nachmittag man schon mal so ein Likörchen in Italien trinkt, ja, und dann dazu vielleicht so eine Praline, mhm, isst. Also passt optimal. Ja, wollen wir erst reinhören und dann probieren? Ich würde sagen, wir probieren erst und dann hören wir rein. Okay, dann probieren wir zuerst. Also wir haben hier, hat man uns dann noch mitgegeben, Salvia e Limone, also auf Deutsch Salbei und Zitrone. Mhm. Daraus ein Likör. Das kommt auch aus Turin. Da müssen wir noch dazu sagen. Sie hatten verschiedene Firmen, die sie vertreten. Mhm. Also der eine. Der andere Vortragende kam von dieser Firma Jefferson? Vecchio Magazine Doganale. Genau, richtig, ja. Mit einem bestimmten Produktportfolio, wo es auch ganz besondere Sachen gab, eben zum Beispiel auch Bergamott und so, wo wir einiges gelernt haben. Das kommt aber dann auch in dem Gespräch, das brauche ich jetzt nicht vorwegzunehmen. Und mir schmeckte aber gerade am besten, weil das wirklich außergewöhnlich war, dieser Salvia e Limone. Also 25% Alkohol. Mhm. Du beschreibst gleich die Flasche. Ja. Schenken erstmal ein. Stopp, stopp, stopp. Geruch schon ist so großartig. Oh ja, das ist, also das ist so, so schön. Das ist nur 25%. Genau. Also die Flasche ist erstmal eine weiße Flasche, die oben etwas bauchiger wird. Sie ist sehr schön verziert. Sie hat quasi unten so ein paar Kräuterblätter-Andeutungen. Sie ist eben gerade nicht bauchig, sie hat eine schlanke Taille. Schlanke Taille, genau. Und oben wird es dann etwas, die Brust ist etwas. Die Brust und das Becken sind dicker. Genau. Verjüngt sich zur Mitte. Und, im Gegensatz zu uns. Wir sind ja die Idealform, wir haben ja die Tropfenform. Ja. Und dementsprechend hat die auch oben so ein paar Gravuren drin, beziehungsweise. Also wirklich sehr schön. Sehr schön. Sehr viel Aufwand. Vorne steht drauf dann Salvia and Limone. Salvia? Salvia, genau. Das wieder drauf. Vintage Torino. Vintage Torino Italia steht drauf. Mhm. Auf der Rückseite auch alles auf Italienisch, Product of Italia. 25%, das ist eine 700 Milliliter Flasche. Und ja, es, also die Flasche ist also es optisch. Es wirkt ein bisschen nach Jugendstil. Ja, und auch ja, ja. Das Etikett und oben ist da so ein Plastikstöpsel drauf, der aber Korken so ein bisschen wirklich gut gemacht ist, weil er das wohl auch dicht hält. Mhm. Also es ist halt außen nochmal so ein dickerer Rand und da noch auch mal in so einer Jugendstilschrift wie auf dem Etikett steht da also Salbei und Zitrone drauf. Mhm. Und ja, so riecht's auch. Man hat sofort den Salbei-Geruch in der Nase. Ja. Das ist wirklich klasse. Ah, also vom Geruch her ist es ein Riechlikör. Ja, also ist wirklich, also riecht spitzenmäßig. Ja, also sehr hellgelb, also ist da jetzt nicht groß gefärbt worden. Nee. Also ich denke, das ist das die Farbe des Originalprodukts. Mhm. Und jetzt nehme ich mal einen Schluck. Mach mal. Oh, super. Sehr gut. Also wirklich extrem, man merkt am Anfang doch die Milde des Salbeis und anschließend kommt quasi das Saure der Limone durch. Genau. Beides schmeckt extrem natürlich, es ist wirklich, es schmeckt null künstlich. Mhm. Es ist wirklich, als ob du Salbei in den Mund nimmst und anschließend dir eine Zitrone reinpresst. Mhm. Und dann zum Schluss kommt so ein bisschen eine bittere Note. Aber auch eine Süße. Auch eine Süße, das wollte ich gerade sagen. Also ein bisschen Süße kommt dann zum Schluss, aber auch ein bisschen was Bitteres. Ist ja auch ein Ersatz für den Wermut. Also da ist möglicherweise sogar Wermut drin, das weiß ich nicht genau. Oder das kommt tatsächlich vom Salbei, dieser Bittergeschmack. Müsste doch eigentlich draufstehen. Das ist ja nicht, aber bist du ja der Experte. Ja, nee, nee, hier steht, dass man es warm und kalt trinken kann. Genau, dass man das sage ich gleich kann. Mal zu, gleich was, ja. Wir haben es natürlich jetzt hier warm, via Marconi, aus dem Ort Vidracco in der Nähe von Turin. Steht nicht genau drin, was drin ist. Da lassen sich die Italiener wieder nicht in die Karten gucken. Aber eigentlich, ich dachte, das sei, aber gut, steht natürlich vorne drauf, dass Salbei und Limone drin ist, Zitrone drin ist. Es ist die Frage nur, ob da noch was anderes drin ist, aber wahrscheinlich gar nicht mal. Wahrscheinlich ist diese Bitternote kommt wahrscheinlich vom Salbei. Ja, das kann gut möglich sein. Hm. Ich kann mir das auch extrem gut vorstellen, also pur warm schmeckt es wirklich sehr, sehr gut. Ja, ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, im Sommer das sehr kalt. Erfrischend sein, kalt, Eiswürfel drin und ein bisschen Soda aufgespritzt und dann eine Zitronenscheibe dazu, fertig. Mehr brauchst du nicht. Ja. Ja. So ein bisschen als Variante, wie man quasi Pastis trinken würde. Ja, genau. Aber in der Variante. Also stelle ich mir extrem gut vor. Was ich mir noch gut vorstellen kann, ist das Ganze mit dem Prosecco. Ja. Einen schönen, trockenen Prosecco, der relativ wenig eigene Süße hat. Und dann quasi das mit dazu ist, glaube ich, Bombe. Oder ein Sekt auch. Ja. Also es ging, glaube ich, auch im Sekt. Mhm. Doch, das kann ich mir gut vorstellen. Also habe ich ganz, ganz viele Ideen dafür, weil es wirklich so ein richtig, richtig schön geschmeckt. Ja, also das Zitronige mag ich halt. Mhm. Und auch dieser Salbei-Geschmack, das hat, also Salbei schmeckt irgendwie so edel. Mhm. Das ist halt, und es schmeckt eben auch nicht so ganz parfümiert jetzt ja. oder so. Also das ist wirklich schön. Also sehr, sehr, also tolles Getränk. Muss ich versuchen, hinterher mal nachzubestellen, wenn er leer ist. Sehr schwierig. Also, aber das wird sehr schwer. Ich habe schon geguckt, bei den typischen Dealern, die wir so haben, habe ich es leider nicht gefunden. Es gab jetzt irgendwie dubiose Quellen, die ich jetzt, glaube ich, jetzt nicht irgendwie bestellen würde. Mhm. Aber ich habe jetzt so bei den Gängigen leider nichts gefunden. Das ist sehr schade, dass da jetzt momentan für mich nicht so direkt ja. Zugriff gäbe. Mhm. Die Frage ist, gibt es eine Alternative dazu? Also es kann ja sein, dass es vielleicht nur das Brand ist, was man nicht bekommt. Mhm. Aber das ist die Machart, wie er, glaube ich, auch sagte. Das waren ja Vertreter. Naja, das ist ein traditioneller Likör. Mhm. Das ist eigentlich, ja, aber er hat eben auch gesagt, dass eben die Leute das jetzt wiederentdeckt haben. Genau. Also das ist dann schon wahrscheinlich schwierig. Salvia Limone, gibt es sogar eine Webseite? Moment. Ja, aber es ist mal nicht die Produktwebseite. Nee, aber das könnte ja eine andere. Nee, ist es auch. Also wenn die ist, wo ich bin, dann ist es was ganz anderes. Ja, dann ist ganz was anderes. Ja. Mhm. Ja, das ist schwierig. Gut, ich bin ja ab und zu beruflich in Italien. Ich werde möglicherweise sogar schon nächstes Jahr, da müssen wir mal gucken, nächstes oder übernächstes Jahr auf jeden Fall eine Exkursion machen. Mhm. Wird aber mehr Richtung Süden gehen. Also ob wir da einen Zwischenstopp in Turin machen, aber ich habe Freunde in Turin, die könnte ich natürlich mal wieder besuchen. Oder die könnten mir auch was schicken. Ja, Italien ist ja kein Problem. Wo wir davon sprechen, da könnten wir was machen. Das würden die auch tun, wenn ich den schreiben würde. Aber das, ja, ich sehe eine Lösung am Horizont. Ja. Ja, ah ja, das kann man noch sagen kurz. Wir können das auch verlinken hier. Es gibt, also sie haben ja verschiedene Firmen vertreten dort und das ist, glaube ich, die Compagnia dei Caraibi, von denen das Salbei und Zitrone ist. Und das andere ist eben das Magazzino, Vecchio Magazzino Doganale. Also das eine ist aus Norditalien, die Compagnia dei Caraibi, trotz des Namens. Und das ist, Vecchio Magazzino ist aus Süditalien, aus der Gegend, wo auch das Bergamot herkommt, also Kalabrien. Und ja, also von daher war das sozusagen gesamtitalienisch. Ja, ja. Genau, und wir haben dann die Gelegenheit genutzt, mit Walter Gosso nochmal zu sprechen am Stand. Mhm. Das Gespräch hast du gehalten, war ja. sehr interessant, geht jetzt noch ein bisschen nochmal ins Detail, ein bisschen tiefer. Und ich würde sagen, wir lassen mal Walter, also wir lassen euch beiden mal hier mal sprechen. Ja, genau. Dann mal los. Yeah, we are here with Walter Gosso. Gosso? Gosso, yes, Gosso. Correct. Yeah, at the stand of Compagnia dei Caraibi. Progressive. Progressive. And we just listened to your talk. Yes. So can you introduce yourself and say what you talked about? Oh, today we're talking about the Italian liquors. Okay, in this case we have the pairing with the put together in three different time. Wild Vermouth and Madame Milou is a herbal liquor. Sage and lemon, Salvia Limone in Italian language, liquor with bergamot liquor from Calabria. Mm-hmm. And bitter rouge is our bitter to produce in Piemont. Pairing with Amaro Jefferson. Mm-hmm. Amaro Jefferson is from Calabria. Again, the same company. We have a Compagnia dei Caraibi and Vecchio Magazzino Doganale. Mm-hmm. So we distribute this product and we pair together, we work it together. And why did you pair these specific liquors? Yeah, the specific because White Vermouth and Madame Milou, what is the sense we pairing? Mm-hmm. The herbs inside and the botanicals. Mm-hmm. Why? The different, okay, vermouth have Artemisia, okay, I've seen to inside, okay. Mm-hmm. Take out this, many herbs and many botanicals is the same way. So chamomile, gentian, so achillea, so cardamom, coriander, so licorice, it's the same botanicals used for vermouth, you can use for the liquor. But you see, Madame Menu is 45 ABV alcohol, vermouth 18. Yeah. What is the difference? The base of alcohol. Yeah. Vermouth is a wine, white wine. In this case, with the Riserva Calalberto, we use Erbaluce di Caluso and Moscato d'Asti. Madame Menu, the base is alcohol with aromas and sugar. Vermouth is a white wine with aromas in different ways for extraction, infuse, maceration, distillation, and sugar. That's it's different product, but it's the same way with the botanicals. The second, with the sage and lemon and the bergamot, that's a true liquor. Why true liquor? In the sense, sage and lemon is coming from historical, typical drink for the children. In Piedmont, have a soda with a lemonade, and sometimes the grandmother make inside the mint, sage, rosemary for the make more fresh this soft drink. After many years to convert this soft drink in the Rosolio. Rosolio is typical liquor from Piedmont. In this case, I have a liquor with a sage and lemon. Natural extraction, okay, fresh sage and the fresh lemon peel, no juice. And we produce the sage lemon liquor. Another in front we have the bergamot from the Calabria. You remember in the masterclass, you can find the bergamot only in Calabria. So the bergamot is amazing citric fruit, the origin only from Calabria. So you found the bergamot with another country, don't buy. Okay, but it's a fake. So it's only fresh bergamot to make this liquor. A little touch inside of the cardamom and the coriander for to make more fresh the liquor. And the extraction is a natural, fresh, and it's a liquor, another 25 ABV alcohol. So very fresh. These two products is very good for the mixology. If you like to drink alone with a splash of soda and ice or some another soft drink, for example, tonic water, it's very good. This case we pairing together because it's a very classic liquor. But you see citric. But one is coming from the north of Italy and the other from the south. So this is totally different tradition. Which is tradition? Because in the south, many people like use the orange, grapefruit, and the bergamot. From the north, like more use the lemon and the chinotto. Chinotto is another citric fruit. It's coming from Liguria. Whether in Italy we call it the Italian cola, it's a chinotto soft drink. So in Italy many people don't drink Coca-Cola, but drink chinotto. It's another citric fruit from Liguria and sometimes from Sicily. Okay, that's a classic Nordic style, South style, but you can compare together. Because different way, but the soul and finally it's the same. Okay, but north and south. More sweet, more bitter. North like more bitter tasting, South Italy like more sweety tasting. But what is the connection? Citric. Lemon or orange or bergamot. Or chinotto. Almost citric, And the last pair is is more strong, of course. That's for The bitter was really bitter. True man. Okay. Because bitter is Italian tasty because everybody bitter, red, the product is red, but it's not bitter because red, bitter because in Italy bitter is a taste, it's a taste of this liquor, it's a bitter, it's category for us. But it could have another color then. White, we produce the white bitter, yeah, it's not color inside, because color normally, many brands use the cochinilla, or natural color. Synthetic color you can use. In this case, we use the natural color. For example, no cochinilla. No more cochinilla. Many brands in Italy don't use more the cochinilla, use the natural color. Today it's very easy. You can find a good color, okay? But for us, bitter's no color is a taste. Because it's very Americante, mm-hmm. Italian words. So, but we can translate in English very bitter. Yeah. Okay. So that's our tasting. Mm. Yeah, so it's really bitter. True well, Italian tasting. Confirm so, that. Yes. Yeah. Because, for example, this product, Bitter Rouge, many people in Italy like just shaking and service in martini glass. Yeah. Orange beer, that's it. It's aperitif. Okay. Yeah. But it's more famous, you know, for the mass of the cocktail, Negroni and Americano on the Torino-Milano. It's a bitter and vermouth together. Another cocktail famous where they use the bitter is a Cardinale and or Boulevardier. What? Boulevardier. So it's what is the rye whiskey or bourbon whiskey with the bitter and vermouth. And the Cardinale, what is Cardinale that? Cardinale is the gin with the dry vermouth in this case and the bitter. Ah. That's from Rome. Was born in Rome, this cocktail. Yeah. Cardinale. Yeah, Cardinale. Yeah, you know, Vatican, many cardinals. The Pope, this. Yeah. Okay. A big Pope like a drink. Yeah. So, and the last drink? And the last is Amaro Jefferson. Yeah. Amaro Jefferson is Amaro. Yeah. You remember the word from Ivano, say, Amaro is not digestive. Yeah. That's true. Mm-hmm. That's true because it's correct. Sugar and alcohol can possible is for the digestive. Yeah. That's no sense. Yeah. But the herb inside, botanicals, roots inside, normally the property from this product is digestive. Yes. But then when you say that's a digestive product, it's good. It's more well, you say it's very good after dinner. That's different. But not for the digest, but possibly have a great sensation when you drink the stomach. Yeah. Because these herbs, the properties are digestive. But it's Amaro. Yeah. Baro, by sweet. You know, that's very, I know, understand, outside Italy, it's very difficult to understand this word, no? Amaro, bitter, so, because Amaro, yes, but it's sweet. Oh, Amaro, no bitter, but bitter, no Amaro, but it's sweet. It's very strange because the gram per liter that normally in all Amaro is from 2022, in some case 30-32. Okay, let me say more commercial product have more sugar inside, for example, sometimes. But that's obviously not bad. Eh? That's the technique, the way you like to make the your Amaro. Okay, but Jefferson. That's very important. The last year, they many win awards, two gold medals. Two gold medals, yeah. That's very important for the tasting and for the herbal. So that's great. We like to compare because like you understand two different way of Amaro in Italy. Bitter is this way, the bitter for the main decota, everything, and Amaro. But so you translate bitter and Amaro is the same word. Yeah. But in Italy, it's not. It's not the same. I understand. Yeah, so it's yeah. very difficult though sometimes because for us is this product is not product, it's a religion in Italy. So every people like bitter. Yeah, but everything about eating and drinking is a religion in Italy. The mozzarella, the cheese, the pasta, the pizza, that's not food, it's a religion. Yeah. Yeah. Yeah, I know. I think this tasting today is amazing tasting for and other people understand the Italian culture behind to the liquor. Yeah, that's right. That's right. It was very traditional. It's really impressive. So the variety, you know, the sage, the bergamot, and the bitter, and the vermouth. It's all very different. Yeah, it's very different. Yeah. And I like to put the chocolate. Chocolate is another tradition. Well, chocolate is born in Belgium. Was born in Belgium, of course. But in Italy, the tradition with the chocolate. It's amazing. And more from Turin. What is it put in the middle of the glass with our chocolate? It's Baratti and Milano. It's a very old factory in Piemont. Very old, important. In Turin. In Turin, yes. You can find the Baratti Milano Cafe in the Castle Square. Yeah, yeah, I know. I was there. That's a very old, it's very old cafe. That's amazing. So it's a very old brand about the chocolate. But you can see many tradition, years ago and today, like the drink, liquor, vermouth, Amaro, with a touch of the chocolate. In this case, that's not table chocolate, it's a Cremino. Yeah. Cremino was born in Turin from Baratti Milano. It's a different line of the chocolate, no? Hazelnut and the milk chocolate sometimes, or black chocolate, so that's Cremino. It's a great pairing. Vermouth and the liquor with the chocolate. It's amazing. So we like. I think all the people like chocolate and liquor. So. No, that was a good combination. It's the first time here that we have this combination with drinking and something else. Yes, so. Something else, yeah. That's not only. Really yeah. People need to understand. Yeah. Not only drink. Mm-hmm. White vermouth is amazing product. Mm-hmm. My thing is more good pairing with the cheese, for example. Yeah. Mm-hmm. In Italy, in many restaurants, have a strategy where you like to service the white vermouth with a gorgonzola cheese, mm-hmm. with a brat cheese, with a castelmagno, so mm-hmm. all aged cheese. With the white vermouth, is amazing. Why? It's good passito and sauterne with the cheese, of course. Yeah. But it's a mono tasting, it's wine. Yeah. Okay, sometimes I have a barrel. Mm-hmm. Vermouth, the panel of the flavoring side is 300. You have everything inside. Mm-hmm. Sweet, bitter, herbs, chamomile. So the pairing with the cheese is more easy. Mm-hmm. You can pair it with a different cheese in different way mm-hmm. without a problem. Because of vermouth, the panel mm-hmm. is big panel of the tasting. Mm-hmm. So you can pair it with the cheese what you like. Yeah. I love this vermouth. Yeah, that's white vermouth, same red. In this case, white is more better. Mm-hmm. Yeah. Well, thank you very much for this information. My pleasure, guys. Thank you for coming. Yeah. War ein langes Gespräch, also war auch sehr interessant, also ich fand es sehr kurzweilig. Ich fand es auch kurzweilig, deshalb müssen jetzt alle damit leben. So, hier ist das von der Firma, da gibt es auch Kontakt, kann man auch direkt anschreiben. Und dann was? Da kriegt man die Produkte, das ist überhaupt kein Problem, denke ich. Ich bin gespannt. Wird ausprobiert. Also, für mich wäre natürlich auch interessant, ob es eine Alternative gibt. Ob es eine Alternative gibt, also von der Machart. Ich denke jetzt, Salbe und Limone wird als Likör, wird glaube ich jetzt in Italien nichts unüblich sein. Naja, also, aber es ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Das stimmt, und wieder sind jetzt dabei, das wieder zu entdecken. Das heißt, es wird jetzt nicht ganz, ganz viele Produkte dieser Art geben. Und wenn das irgendjemand macht, heißt das natürlich nicht, ach, das ist gar nicht so nah bei Turin, das ist in der Nähe von Ivrea. Da wird es jetzt auch nicht so viele geben. Ja. Also von daher, wo das naheliegend ist, aber es ist, also muss man halt sehen. Ich bin gespannt. Ich gehe der Sache nach und es ist ja gut, dass man hier sogar im Internet da schon Kontakt hat. Also diese Möglichkeit hat, die zu kontaktieren. Und, weißt du, was ich mal mache? Ich schreibe einfach mal Walter Rosso mal an. Der soll uns mal. Ach, du hast ja den, genau. Du hast ja die Kontaktadresse. Genau. Ich schreibe mal an und frag mal, ob er A, einen deutschen Vertriebspartner hat. Mhm. Ja, das wäre natürlich am einfachsten. Das einfachste, oder? Naja. Doch direkt. Wir haben doch einen Kontakt, da schreibe man mal direkt mal an. Mhm. Das stimmt. Das stimmt. Weil es ist wirklich toll. Also, ich hätte nicht gedacht, dass mir so ein Likör in dem Stil so schmeckt. Ja, sonst auch nicht der Likörtrinker, aber das ist wirklich außergewöhnlich gut. Und das ist auch wirklich gut trinkbar. Also ich finde einfach, das ist einfach wirklich eine nette Sache. Also kann man wirklich mal trinken und nur 25%, was heißt nur, das ist schon viel Alkohol. Aber das ist ja nun was anderes als den harten Alkohol mit 40-50%. Ja, absolut. Das ist wirklich gut trinkbar. Und ich finde, im Sommer wie im Winter ist es ein Allzweckwaffe. Ja, ich denke auch. Ach, da kann man auch anderes draus machen. Kann man sogar wahrscheinlich zum Kochen verwenden. Ich weiß nicht, Salbei. Passt ja. Also ich finde den schon ganz klasse. Mhm. Also das ist wirklich eine große Entdeckung gewesen. Also auch das Bergamott. Ja. Ne? Also ich habe da noch gezögert. Am Ende hat er ja gesagt, wir könnten uns eine Flasche aussuchen. Mhm. Und dann habe ich doch für Salbei und Zitrone mich dafür entschieden, weil es, denke ich, am Ende interessanter ist als das Bergamott. Das Bergamott ist zwar auch was Besonderes, also so ein Likör aus Bergamott, aber also das fand ich einfach interessanter und universell einsetzbar. Mhm. Das Bergamott ist dann doch auch wirklich interessant, aber das ist halt dann so ein Parfümgeruch, muss man natürlich erstmal mögen. Mögen, ja. Ich mag persönlich Bergamott. Aber wie gesagt, das kann natürlich nicht everybody's darling sein. Das ist wirklich so. Ich glaube, das kann man wirklich gut servieren. Jeden. Ich glaube, das trifft wirklich eine sehr, sehr breite eine breite Geschmacksliga, die man da mit auf jeden Fall glücklich macht. Mhm. Ah, hier steht sogar, das ist einmal Aperitif und auch Digestif. Ja. Mhm. Also man kann es hier wirklich zu allen Gelegenheiten trinken. Toll, also tolles Produkt. Kann man nichts sagen. Mhm. Ja, auch der Nachgeschmack ist halt sehr anhaltend. Mhm. Also man merkt noch das Zitronige und den Salbei sowieso. Also das ist schon klasse. Hier, also im Katalog, im europäischen Katalog, Sie haben einen europäischen Katalog, den man runterladen kann, wird das hier auch frei gehalten. Da kann man irgendwie... Hast du es verlinkt? Das ist der letzte Link, der... Na, dieses habe ich ja, genau. Achso, der da findet man alles. Da findet man auch die Kataloge und so. Nein, da steht hier der Preis nicht. Das ist ja seltsam. Reden wir vom Link Nummer 124? Also, oder von was redest du? Also, ich habe es hier drin. Moment, ich habe es da gerade reingekippt. Ist es die 124? Salvia Limone, 124. Okay, gut. Ja, und da ist auch der gesamte Katalog dieser Getränke, wo auch die anderen dabei sind, die besprochen wurden. Ah, okay. Ich finde nur die Preise nicht aus irgendwelchen Gründen. Nee, steht nicht drauf. Ich habe es auch nicht gefunden. Das ist ja seltsam. Da steht da sogar, dass man also Geschenkboxen und sowas alles, aber keine Preise. Das ist seltsam. Wahrscheinlich muss man die aushandeln. Genau. Abbildung ähnlich, Preise, Verhandlungssache. Ich bin gespannt. Tja. Ich schreibe Walter mal eine Mail und sag mal. Das soll irgendwie machbar sein. Der sollte mal was organisieren. Ja, ja, sehr schön. Ja. Gut, ich glaube, dann sind wir auch heute mit der Folge durch. Schon durch? Ja, das ist, glaube ich, das letzte Thema, wieder. Oder? Das war das letzte Thema. Genau, das war das letzte Thema. Ja gut, ich glaube, unsere Zuhörer haben ja jetzt noch die ganzen O-Töne noch gehört. Das ist schon eine ganze, eine ganze Reihe. Ganze Menge, das stimmt schon. Und ich will erinnern nochmal, bitte schreibt Bewertungen. Ja. Das ist jetzt schwer geworden, dann kannst du mich nicht mehr verlinken. Weil man auf der iTunes-Seite nicht mehr kommentieren kann. Man kann nur in der App kommentieren, in der Podcast-App von Apple. Und naja, die muss man erstmal haben. Das ist halt das Problem. Ja. Also trotzdem, bitte macht das mal, würde uns freuen. Gibt noch T-Shirts. Ja, es gibt noch T-Shirts, genau. Ja. Gut, dann würde ich sagen, war das jetzt erstmal die dritte Folge. Es wird noch eine vierte geben. Mhm. Und Tequila und Mezcal kommen noch. Und das steht noch aus. Genau. Und dann könnt ihr euch schon mal auf eine Tee-Folge freuen, denke ich. Ja. Also es wird noch einiges geben. Genau, jetzt bleibt spannend. Ja. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Jo. Vielen Dank, Maha. Und bis bald. Vielen Dank. Tschüss. Dankeschön, tschüss.